hab im Frühjahr und vergessen, hab ich ohnehin noch vor ein paar Wochen warst du mir für dich fremd. Doch obwohl ich dich gut kenne, bin ich doch sehr gehemmt. Ohne Ziel. Oder gehen wir gemeinsam durch den nächsten Tag? Denn mir liegt an dir sehr viel. Oder bloß ein Abenteuer, weil ich dich mag. Alles vergessen, was ich schon tausendmal gehört. Vielleicht hab ich auch nur Angst, keine Ahnung. Was mich stört, das lässt mich entscheiden, jetzt und hier. Ich wüsste keine Antwort, und was ist mit dir?